32. Abschnitt. Baldurs Tod, seine Höllen- und Himmelfahrt, seine Wiederkunft zum Gericht und die Weissagungen der Bibel auf Jesus. Mit dem Tode des weisen und gerechten Baldur und mit dem Untergang der Asenherrschaft überhaupt war dahingegangen, was dem Lande Atlantis seinen Glanz und Schimmer, seine Macht und Schönheit verlieh, was ihm Ruhe, Frieden und Gerechtigkeit gab. Das goldene Zeitalter der Aias war dahingesunken und Atlantis war unter der Sklavenpeitsche der Priester keine Insel der Seligen, sondern der Unseligen geworden. Kein Wunder, wenn die glanzvolle Zeit der Asenherrschaft dem Gedächtnis der späteren Geschlechter nie mehr entschwand und sich um die Asen, besonders um den Liebling des Volkes, Baldur, ein Kranz von Sagen bildete, der bis auf unsere Tage kam. Und wenn in diesem von einem Asen berichtet wurde, der einst als Weltheiland wiederkommt, so ist stets der gewaltige Ase Baldur auf Atlantis gemeint. Mit Baldur, dem einzigen Sohn Odins und Freyas, beschäftigt sich angelegentlich die jüngere Edda. Sie schildert seinen Charakter folgendermaßen. Von ihm ist nur Gutes zu berichten. Er ist der Beste und wird von allen gelobt. Was sein Aussehen anbelangt, so ist er so schön und weiß, dass er Glanz ausstrahlt. Von seinem Antlitz ging ein strahlender Schein aus, der die ganze Gestalt umfloß. Er ist der Weiseste und Höchste unter den Asen und gilt für den Schönsten und Gütigsten. Wenn er zu richten hatte, fielen seine Urteile stets so gerecht und dabei so milde aus, dass ihn niemand anfechten konnte. Fast gleichlautend berichtet uns die Bibel über Baldur. Verschiedene Bibelstellen schildern sein Aussehen als weiß, seine Augen strahlend und glänzend, siehe Johannes Offenbarung 1, 13 und folgende und 19, 11 bis 16. Das Buch des Propheten Jesaja vermag uns über Baldur, den Asen der Aias, viel zu sagen. Ich halte den größten Teil dieses angeblich prophetischen Buches für die Niederschrift der Baldur-Sage irgendeines gelehrten sumero-chaldäischen oder ägyptischen Priesters. Es scheint auch, als ob die jüdischen Literaturdiebe, welchen diesen Bericht für ihre Zwecke zurechtstutzten, die Überschrift hätten stehen lassen, denn Jesaja bedeutet nichts anderes als Es-Aia, also As-Aia, das ist der Ase der Aias. Die gemachten Zusätze und Abänderungen sind unschwer zu erkennen. Auch die anderen prophetischen Bücher, prophetisch genannt, weil sie angeblich Weissagungen auf Christus enthalten, bringen Hinweise auf den Asen Baldur. So Haggai gleich Agai gleich Ag-Aia, das ist Ägir der Asen. Zacharia gleich Sa-Aria gleich As-Aria, Ase der Aias. Maleachi, Joel, Daniel und andere. Es ist recht bezeichnend, dass die Namen dieser angeblich jüdischen Propheten arisch lauten. Nach Jesaja 4,3 ist Baldur der Weiseste, Schönste und Gütigste. Er ist der Beste der Asen und wird von allen gelobt. Seine Regierung ist die Gerechteste und Mildeste, siehe Jesaja 9, 5 bis 6 und 11. Unter seiner weisen und kräftigen Regierung ist Ruhe und Frieden im Lande und in seinem großen Weltreich, Jesaja 2, 4 und Jesaja 41. Niemand sucht umsonst bei ihm Recht und Friede, Jesaja 2, 3, Psalm 72 und 110. Es ist naheliegend, dass das Volk an diesem weisen, gütigen und gerechten Herrscher mit ganzer Seele hing. Sein Todfeind war bekanntlich der Mischling Loki, der Oberpriester auf Atlantis. Dessen Ziel war die Aufrichtung des Priesterstaates und die Beseitigung der Asenherrschaft. Baldur stand seinem Endziel hinderlich im Wege. Mit teuflischer List ging er ans Werk, die Asenherrschaft zu beseitigen. Zunächst wurde diese und insbesondere Baldur bei den leichtgläubigen Volke gründlich verlästert. Jesaja 53, 1-5. Die Edda bringt seine Schmähreden unter der Überschrift Lokis Zankreden. Mit schweigender Verachtung ertrug Baldur die Schmähungen Lokis und die Verachtung des Volkes, Jesaja 53, 3, und tat doch wie Ludendorff und Hindenburg seine Pflicht. Baldur kämpfte heldenhaft für die Sache des Volkes, Jesaja 53, 4-8, wird aber von eigenen verräterischen Volksgenossen niedergestochen. Aus der Edda Baldurs Träume. Hödur bringt her dem hohen Ruhmspross, er wird Baldurs Blut vergießen, das Alter enden Odins Sohn. Und der Seherin Gesicht. Ich sah Baldur, dem blutenden Gott, Odins Sohn, unheilbestimmt. Auf hohem Stamm stand gewachsen der Zweig der Mistel, zart und schön. Ihm ward der Zweig, der zart erschien, zum herben Harmpfeil. Hödur schoss ihn, und Frigg weinte in Fensals Heim um Walhalls Weh. Die Nibelungensage macht aus Baldur den blonden Siegfried und aus Loki den schwarzen Hagen. Loki bereitet nach der Edda Baldur ein schreckliches Schicksal. Er lässt den schwer verwundeten Baldur in den feurigen Pfuhl, in den brennenden Krater, das ist in die Hölle werfen, und hatte ihm damit den größten Schimpf angetan. Jesaja 53,9. Der boshafte atlantische Papst Loki triumphierte. Die verhasste Asenherrschaft war gebrochen, die Heiligen Gottes auf Atlantis schienen ausgerottet zu sein. Alles trug das Zeichen Lokis, um nicht aufzufallen und nicht als verdächtig zu erscheinen, ein Sprössling oder Freund der Asen zu sein. Aus dem Asenstaat wurde ein Priesterstaat, aus der Priesterherrschaft eine Willkürherrschaft. Wer sich den Anforderungen der Priester nicht fügte, wurde lebendig in den Krater gestürzt. Die von den Asen gepflegten öffentlichen Schulen gingen ein, denn das System der Priesterherrschaft brauchte zu seiner Erhaltung die Volksverdummung. Wer die Lehren der Priester nicht kritiklos hinnahm, wurde als Ketzer verdächtigt und hingerichtet. Im Priesterstaat war man recht und schutzlos, wie im früheren römischen Kirchenstaate. Das brachte natürlich auch einen Niedergang des wirtschaftlichen Lebens mit sich. Umso mehr erschien der Bevölkerung die Herrschaft der Asen als eine über alle Maßen glänzende, gerechte und milde. Mit der Niederwerfung der Arierherrschaft auf Atlantis zerstreuten sich die Reste der Aias flüchtend unter die Heiden, so etwa wie die edlen sächsischen Geschlechter nach dem 30-jährigen päpstlich-kaiserlichen Ausrottungskrieg Karls des Großen sich unter die slawischen Völker oder nach Island, Polen und Schweden retteten. Begreiflich erscheint die große Sehnsucht der in alle Welt zerstreuten Arier nach einem arischen Volksstaat, siehe Jesaja und Haggai und Offenbarung Johannes, und nach der Herrschaft und Wiederkehr der Asen. Das Volk auf Atlantis sehnte sich aus der Priesterherrschaft nach der gerechten und milden Regierung Baldurs zurück. Das empfanden Besucher aus den Kolonien auf Atlantis und machten darüber Aufzeichnungen, die zum Teil in den prophetischen Büchern der Bibel auf uns übergekommen sind. Auch bei den Ariern Nordeuropas bleibt das Andenken an den gewaltigen Asen Baldur, auch Pol, Bol, Bul, Bel genannt. Zahlreiche Ortsnamen erinnern an ihn: Bollweiler, Hilpoltstein, der heilige Stein des Lichtgottes Bol, gleich Baldur, Bolzingen, Bollstadt, Bullenheim, Bela, Belgrad, Baldern, Baldernheim, Baldingen, Belsheim und so weiter.